Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. Heute Abend geht es um das letzte große Konzert des Trompeters und Sängers Chet Baker. Produziert und mitgeschnitten vom NDR am 28. April 1988 in Hannover. Nur zwei Wochen nach diesem Konzert, am 13. Mai 1988, starb Baker unter mysteriösen Umständen. Am 23. Dezember dieses Jahres wäre er 90 geworden. Zu einer Sendung über The Last Great Concert, My Favorite Songs 1 and 2, begrüßt sie Michael Frank. Thank you. Look for the Silver Lining. Chet Baker zusammen mit der NDR Big Band unter Leitung von Dieter Glawischnik am 28. April 1988 in Hannover. Der Song von Jerome Kern und Texter Buddy De Silva stammt aus dem Jahr 1919. Das erste Mal aufgenommen hatte ihn Chet Baker 1954. Damals wurde er gerade als Gesangsstar aufgebaut. Auch als Instrumentalist aber gehörte dieser Standard zu Chet Bakers Lieblingsstücken. In der Version aus Hannover fehlt der Gesang ganz. Dafür spielt und umspielt Baker die Originalmelodie zu Beginn und gegen Ende des Stücks und hat zwischendurch viel Raum, um über die Begleitakkorde zu improvisieren. Das Arrangement für die NDR Big Band schrieb Bernard Ebbinghaus. An diesem Abend spielte Baker in unterschiedlichen Konstellationen. Zwei Nummern wurden in Quintett- bzw. Sextettbesetzung gespielt, meistens jedoch wurde er abwechselnd von der Big Band und dem Rundfunkorchester Hannover des NDR begleitet. Deren Dirigent war damals Dieter Glawischnik. Die Big Band leitete er hauptamtlich von 1980 bis 2008. Er komponierte Musik unter anderem zu Gedichten von Ernst Jandl und war auch Pianist und Posaunist in kleineren eigenen Kombos. Als Jugendlicher hatte er mit Trompete begonnen. Chet Bakers Spielweise schätzt er bis heute sehr. Das Schöne bei Chet Baker war, dass er erstens wunderbar melodiös spielt, melodisch spielt, einfallsreich. Und was mich also als späteren Lehrer dann so weiter beeindruckt, dass man seine Soli, wenn man die transkribiert, die jungen Leute müssen ja Soli abschreiben und dann nachspielen und oder in diesem Sinn dann improvisieren, dass die wie aus einem Theoriebuch sind. Da ist kein falscher Ton, das alles stimmt genau, wunderbar, einfallsreich, herrlich. Und dazu diese eher weiche, lyrische Art, wenn man das gegenüber sieht, den Dizzy Gillespie, den ungefähr zur selben Zeit der Bebopper, der da reinfährt, das nur so alles kocht. Das ist wirklich ein Kontrast. Und das war das Beeindruckende, das war wunderbar. Und der, mit Recht wurde er dann ein Weltstar. Nicht nur, weil er so ein fescher junger Mann war. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to end. Thank you. Chet Baker in Begleitung des NDR-Rundfunkorchesters Hannover unter Dieter Glawischnik mit »I Fall in Love Too Easily«. Die Schönheit seines weichen Trompetentons und die Emotionalität seines gehauchten Gesangs berühren zutiefst. Der Publizist Werner Burkhardt schrieb einmal über Bakers Stimme, sie sei »der Geisterfaden, mit dem der Einsame die Einsamen an sich band«. Auch Dieter Glawischnik ist bis heute begeistert von Bakers Gesang. Den Inhalt der Texte und der Songs hat er so über die Rampe gebracht, dass die Leute sind, waren richtig beeindruckt. Man ging derart mit, unglaublich. Er legte die Trompeten weg und murmelt da in sein Mikrofon. Es war faszinierend. Zwei Personen sind maßgeblich am Zustandekommen des Chet Baker-Konzerts in Hannover 1988 beteiligt gewesen. Zum einen der NDR-Redakteur Kurt Giese, zum anderen sein für die Big Band zuständiger Kollege Wolfgang Kunert. Der war auch 10 Jahre lang künstlerischer Leiter des Hamburger Jazz Festivals, das in der Fabrik stattfand. Dort kam es auch zum ersten Kontakt mit Chet Baker. In einer E-Mail für diese Sendung erinnert sich Kunert daran. Eine Band war ausgefallen und die Agentin schickte uns ohne Vorankündigung Chet Baker als Ersatz. Sie können mein Erstaunen vielleicht nachvollziehen, als etwa eine Stunde vor dem Auftritt plötzlich Chet Baker vor mir stand, mit dem niemand gerechnet hat. In Verkennung von Bakers damaliger Situation habe ich ihm gesagt, dass ich zwar begeistert wäre, wenn er auftreten würde, wir ihn aber nicht angemessen bezahlen könnten. Worauf er sagte, das wäre kein Problem, wir sollten zahlen, was wir zahlen können. Ich nannte ihm die Summe und er akzeptierte. Wir hatten an dem Abend ein ausverkauftes Haus und konnten am Ende mehr bezahlen als angekündigt. Seither hatte ich einen guten Kontakt zu ihm. Das Konzert in Hannover am 28.04.1988 war nicht das erste Mal, dass Chet Baker mit der NDR Big Band unter Leitung von Dieter Glawischnik zusammen auftrat. Sie hatten schon am 14. November 1987 in Hamburg gemeinsam auf der Bühne gestanden. Noch einmal Wolfgang Kunert dazu. Ich traf Chet einige Wochen vorher in Berlin in einem kleinen Club, wo er mir in der Pause zwischen zwei Sets die Stücke mit Tonarten nannte, die er gerne mit der Big Band spielen wollte. Wir haben dann einige Arrangeure beauftragt, diese Stücke für Chet und die Big Band zu arrangieren. Das Konzert war in mehrerer Hinsicht denkwürdig. Zum einen war es nach Jahren die Wiederbegegnung dreier Musiker, die sich aus Jugendzeiten kannten. Chet Baker, Herb Geller und Walter Norris. Zum anderen fand das Konzert im ausverkauften Audimax der Uni Hamburg statt. Chet hat vor der Zugabe dem Publikum gesagt, dass er meistens nur in kleinen Clubs auftreten müsse und dieses Ambiente, ein voller Konzertsaal, für ihn etwas ganz Besonderes sei. Dann spielte er als Zugabe ein hinreißendes »My Funny Valentine« im Trio mit Walter Norris Klavier und Lukas Lindholm Bass. Und da gingen in der Band einigen Musikern die Emotionen durch. Es gab sogar Tränen. Das Konzert wurde nicht als CD veröffentlicht, aber diese bewegende Zugabe hat Enya-Chef Matthias Winkelmann derart beeindruckt, dass er sie mit auf die CD des Konzerts aus Hannover genommen hat. Mehr zu dieser Zugabe aus Hamburg anno 1987 gegen Ende dieser Milestones-Ausgabe hier im Deutschlandfunk. Das folgende Stück wurde beim Konzert in Hannover ein halbes Jahr später aufgenommen. Conception, eine Komposition des Pianisten George Shearing aus dem Jahr 1949. Das erste Solo spielt hier der Altsaxophonist Herb Geller, ein festes Mitglied der NDR Big Band. Er war damals 59 Jahre alt. 35 Jahre zuvor hatte er erstmals mit Baker zusammen Aufnahmen gemacht, in Los Angeles. Thank you. Chet Baker im Sextett mit Herb Geller als Saxophon, Walter Norris Klavier, John Schröder Gitarre, Lukas Lindholm Kontrabass und Arge Tangard Schlagzeug. Abgesehen von Redaktionsleiter Wolfgang Kunert war hauptsächlich der 2008 verstorbene NDR-Redakteur, Musikjournalist und ehemalige Schlagzeuger Kurt Giese für die Planung und Durchführung des Konzertes in Hannover verantwortlich. Jahrelang hatte er für seine Idee geworben, Chet Baker mit dem Rundfunkorchester Hannover zusammenzubringen, in Hommage an dessen Album Chet Baker and Strings aus dem Jahr 1954. Im Booklet der CD The Last Great Concert beschreibt Giese die Zusammenarbeit mit Baker 1988 als eine Art Ziel und Endpunkt seiner jahrzehntelangen Leidenschaft für dessen Musik. Mitte der 70er Jahre konnte er Baker sogar bei einem Set im Hamburger Club Onkel Pö am Schlagzeug begleiten. Kurt Gieses Traum wurde 1988 tatsächlich Wirklichkeit. Verträge wurden unterzeichnet und Giese besprach mit Baker die Auswahl der Stücke und die Arrangements. Viele weitere Menschen hatten Anteil am Gelingen dieses Abends. Drei Arrangeure wurden einige Wochen im Voraus beauftragt. Bernhard Ebbinghaus, Horst Mühlbrat und Jörg-Achim Keller, der 20 Jahre später Glawischniks Nachfolger als Chefdirigent der 18-köpfigen NDR-Big Band wurde. Im Orchester spielten beim Baker-Projekt 43 Musikerinnen und Musiker. Es war mit Streichern, Holzbläsern und Hörnern besetzt. Auf die symphonischen Blechbläser wurde verzichtet, weil ja die Big Band mit von der Partie war. Vor der ersten gemeinsamen Probe mit Baker hatten Big Band und Orchester schon drei Probentage absolviert, erinnert sich Redaktionsleiter Wolfgang Kunert. Der Dirigent Dieter Glawischnik gibt einen Einblick in die handwerklichen Anforderungen, die dieses Projekt an die Begleitmusikerinnen und Musiker und an Chet Baker selbst stellte. Es waren relativ wenig Proben, wenn ich mich erinnere. Und bei dem Programm war das aber möglich, weil es technisch nicht allzu aufwendig war für die Big Band. Gell? Die Big Band war, wir waren an swingende Musik gewohnt, hat man nicht brauchen, jede Phase proben. Beim ersten Mal durchspielen hat sich schon ergeben, wo vielleicht eine kleine Schwierigkeit ist. Da hat man dann zwei oder vier Takte wiederholt und das war dann also für eine geübte Band wie die NDR Big Band, war das ganz normal, dass man das also beherrscht. Es ist normal, dass die Musiker am ersten Probentag das vom Platz spielen. Aber wenn der Dirigent sieht, dass an komplizierte Stellen irgendwie rhythmisch schwierig oder technische Schlenkel, also richtige Sechzehntelpassagen, dann habe ich schon meistens den Musiker vorgewarnt und gesagt, du pass auf, bei dem Stück schau mal, der Buchstabe B, die 24 Takte musst du vorher anschauen ein bisschen. Aber im Prinzip, dass ein Orchester relativ gut von Noten lesen kann, das ist wohl die Voraussetzung. Gell? Interessant war ja, Chet Baker war ja nicht der größte Notenleser, wie wir alle wissen. Hat hervorragend gespielt, sein ganzes Repertoire hat er auswendig gekannt, hunderte Stücke hat er im Gehirn gespeichert, ohne auf diesen blöden Noten zu schauen. Und Noten konnte er schon verfolgen natürlich. Den Taktablauf, ich kann mich genau erinnern. Und dann, wenn es oft, das war meistens mal eine Orchestereinleitung, dann kam der erste Chorus, thematisches Material mit dem Orchester und vielleicht schon ein anderer Solist irgendwie. Und dann waren die Passagen für Solisten. Und immer, wenn es dorthin kam, habe ich ihm, er saß ja im Orchester, der Chet Baker, habe ich eine kleine Geste gemacht, bitte steh auf und spüre. Dann habe ich gemacht eins oder zwei Choruse. Das haben wir vorher abgesprochen. Und nach dem zweiten Chorus habe ich gesagt, bitte hinsetzen und das Stück ging dann weiter. So war das. Gell? Also es war schon genau geplant, wie lang und wie oft und so weiter. Es waren auch einige Stellen, wo er so Begleitstimmen zur Big Band oder mit der Big Band mit hatte. Die haben halt dann durchgespielt, so zur Sicherheit ein paar Mal. Aber das Hauptmerkmal war, es war nicht viel zu üben für den Chet Baker. Das war das Stück, das hat er gekannt, dann hat er improvisiert, dann hat er sich hingesetzt und dann kam das nächste Stück. Das war also kein Problem. Und wir haben mit der Big Band haben wir schon vorher geprobt, damit das alles wirklich, wenn der große Chet Baker kommt, kann man sich nicht blamieren, dass das alles funktioniert. Da haben wir schon, wir waren schon gut vorbereitet. Musik Chet Baker und die NDR Big Band mit There's a Small Hotel, live aufgenommen 1988 in Hannover. Was die Umstände dieses Konzerts angeht, unterscheiden sich die Erinnerungen einiger Beteiligten deutlich. So ist im Booklet von Bakers Doppel-CD The Last Great Concert, My Favorite Songs, Volume 1 and 2 mehrfach die Rede davon, dass es vor dem Konzerttag gar nicht zu gemeinsamen Proben von Baker und den beiden NDR-Klangkörpern gekommen sei. Labelchef Matthias Winkelmann wird mit den Worten zitiert, Baker sei erst am Nachmittag des Konzerts erschienen. Er erinnert sich auch an Panik seitens der Verantwortlichen beim NDR. Viele Jahre später wird diese Version zum Beispiel auch in einer Titelgeschichte eines angesehenen deutschen Jazzmagazins anlässlich von Bakers 75. Geburtstag kolportiert. Sogar vom Unmut einiger Big Band- und Orchestermitglieder wird da berichtet. Der damalige Redaktionsleiter Wolfgang Kunert widerspricht heute dieser Darstellung. Ebenso widerspricht er der Schilderung in James Gavins Baker-Biografie Deep in a Dream. In ihr wird Ria Wicht, die Ehefrau von Bakers damaligem Manager Wim Wicht, mit der Aussage zitiert, Baker habe gar keine Lust zu Proben und Konzert gehabt. Er wollte lieber einen Kurzurlaub machen. Gavin schreibt auch, die Wichts hätten damals wütende Telefonate von Verantwortlichen des NDR erhalten mit dem Tenor, ohne Probe kein Konzert. Wolfgang Kunert dazu. Auch daran kann ich mich nicht erinnern. Ganz ohne Probe kann man so ein Konzert sicherlich nicht machen. Und das war ganz sicher auch Chet Baker klar. Und die Aussicht auf ein zweites großes Konzert mit der Big Band und nun auch noch einem Sinfonieorchester hat ihn definitiv nicht kalt gelassen, sondern sehr gereizt. Auch Dieter Glawischnik erinnert sich an zumindest einen gemeinsamen Probentag mit Baker. Von den zwei angesetzten Probentagen hat überhaupt nur einer stattgefunden, nämlich der zweite. Der erste ist ausgefallen, weil der Chet Baker hatte Probleme mit seinem künstlichen Gebiss, wenn ich mir das einfach so hin jetzt sagen kann. Gell? Er hat eine spezielle Paste, damit es hält. Die ist ihm ausgegangen und ich kann mich erinnern, dass das halbe Büro von uns, NDR-Büro in Hannover war das, ausgeschwärmt ist in alle Apotheken und Drogerien, um diese speziellen Paste zu finden. Und dann hat man es auch gefunden, aber da war die Probezeit schon vorbei. Und in der Zwischenzeit haben wir uns das angehört. Wir haben die Stücke schon vorher mal aufgenommen und die konnte er sich anhören und ein bisschen einhören. Gell? Also das war für die Qualität der Performance kein Nachteil eigentlich. Das Stück und die Harmonien und den Ablauf hat der Chet Baker im kleinen Finger gehabt von seinem ganzen Repertoire. Das war also für ihn keine Belastung und für uns auch nicht. Wir haben die Noten vor der Nase gehabt. Thank you. Ein Ausschnitt aus Sippin' at Bells mit Chet Baker Trompete, Herb Geller Altsaxophon und der NDR Big Band. Hier ist der Deutschlandfunk mit den Milestones, heute mit Musik von Chet Baker. Bakers Abhängigkeit von harten Drogen mit all den Problemen, die deren illegale Beschaffung nach sich zieht, ist immer wieder Thema diverser Publikationen gewesen, sowohl von Skandalblättern als auch von seriösen Biografien. In James Gavins Buch Deep in a Dream kommen Menschen zu Wort, die in den Jahren vor seinem Tod in engem Kontakt mit Baker standen. Ihren Aussagen zufolge waren die Tage vor und nach dem Konzert in Hannover eine Aneinanderreihung von seelischen und gesundheitlichen Tiefpunkten. Gavins Biografie berichtet auch von einer Unterhaltung Bakers mit dem damaligen Pianisten der NDR Big Band Walter Norris. 2 Stunden vor dem Konzert saßen sie bei einem Café zusammen und Norris erfuhr von Bakers Sorgen. Sein Führerschein würde nicht mehr verlängert werden, sodass er nicht mehr selbstständig zu seinen Auftritten hätte fahren können. Die Zähne im Unterkiefer verfielen langsam und sein Zahnfleisch schmerzte so stark, dass er glaubte, nicht mehr lange spielen zu können. Dieter Glawischnik, Leiter von Big Band und Orchester, hatte bei einem früheren Auftritt in Innsbruck ebenfalls einen stark angeschlagenen Chet Baker erlebt. Im Gegensatz zum Konzert im April 1988. Wir wissen ja, dass es bei Chet Baker so auf und ab ging mit verschiedenen und so weiter. Da war er ziemlich am Sand, wenn man sagen kann. Und ich habe schon gedacht, jetzt kommt dann mit für die Big Band und einmal immer ein anstrengendes Programm, 2 Konzerthälften und Noten mitschauen und so. Nein, gar nichts, da war er voll fit. Das war das Wichtigste für mich, was ich zu der Zeit zu sagen habe. Auch Redaktionsleiter Wolfgang Kunert erlebte damals keinen niedergeschlagenen Chet Baker. Ich erinnere mich gut daran, dass ich am Vormittag bereits mit Chet in meinem Auto unterwegs war, weil er eine ganz spezielle Haftcreme für seine Zähne suchte. Bei der Gelegenheit hat er mir von seinen Zukunftsplänen erzählt. Er wäre sehr glücklich, dass Joachim Kühn ihm in Paris ein Häuschen vermittelt hätte und er zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr im Hotel wohnen werde. Er plante auch, sich neue Zähne machen zu lassen, obwohl er davor auch etwas Angst hätte, weil er seinen Ansatz für die Trompete danach neu finden müsse. Er war aber insgesamt ausgesprochen positiv gestimmt, sodass ich die Version des Selbstmordes bis heute bezweifle. Giese und Kunert vom NDR, der Orchesterleiter Glawischnik und Plattenproduzent Winkelmann berichten übereinstimmend, wie glücklich und zufrieden Baker nach dem Konzert gewesen sei. Fast genau 2 Wochen später, in den frühen Morgenstunden des 13. Mai 1988, stürzte er aus dem Fenster seines Zimmers in einem Amsterdamer Hotel. Die Umstände sind bis heute ungeklärt. In der Reihe Milestones Jazz-Klassiker im Deutschlandfunk ging es heute um The Last Great Concert, My Favorite Songs 1 and 2 von Chet Baker aus dem Jahr 1988. Vorgestellt wurde die Doppel-CD von Michael Frank. Diese Sendung können Sie noch 7 Tage lang hören, auf unserer Internetseite oder über die DLF-Audiothek-App. Schlusspunkt der Doppel-CD ist eine Version von My Funny Valentine. Sie wurde nicht wie CD-Titel und Booklet nahelegen, 1988 in Hannover aufgenommen. Sie war die Zugabe von Bakers Konzert im Audimax der Hamburger Universität am 14.11.1987. Zu dieser bemerkenswerten Darbietung noch einmal Dieter Glawischnik. Der grandiose Abschluss von dem Konzert war ja, wie man auch in der Aufnahme hören kann, die Zugabe von ihm. Nur er, Walter Norris und der Bassist, und zwar My Funny Valentine. Das war richtig ergreifend. Gott, dass die Leute in Tränen ausgebrochen sind. Das war unglaublich, die Stimmung bei dieser Schlussnummer. Und das ist, er macht aber nichts. Er ist ganz natürlich hin, singt und dann spielt er ein paar schöne Melodien. Und das ist toll, toller Musiker. Kamenen, wir hatten in der Big Band hat man einen berühmten amerikanischen Musiker, den Herb Geller. Und der hatte nach dem Stück, der ging weinend nach Haus. Der reife Musiker Herb Geller war so ergriffen von den paar Gesangstönen. Und das ganze Publikum, da waren ja 1000 Leute. Unglaublich. Großartig. Thank you. Change it for me. Not if you really care for me. Stay, little Valentine.